Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Wer heute Pisa hört, denkt wohl kaum mehr an den schiefen Turm. Pisa ist zum Synonym geworden für Lernstress der Superlative, für Schüler, die eigentlich Differentialgleichungen im Schlaf beherrschen und fließend lesen können sollten und die Daten der Weltgeschichte herunterleiern, wie das Einmaleins. Der Pisa-Test plagt Schüler zwischen Shanghai und Reykjavik. Und Kultusministerien sehen die Welt untergehen, wenn die bayerischen Schülerinnen und Schüler in der Statistik schlechter abschneiden als die Leidensgenossen in Helsinki oder Kapstadt. Doch PISA-Tests sind eine Erfindung des letzten Jahrzehnts. Und Schulen? Sie mag es in Athen schon ein paar tausend Jahre geben, aber sicher ganz anders als die heutigen. Steht doch der griechische Begriff für Schule, Schiolē, eigentlich für Nichtstun, Müßiggang oder gar freie Zeit. Andernorts gab es Schulen früher nicht. Und mancherorts gibt es bis heute keine. Blickt man tief zurück in die Menschheitsgeschichte, dann sind sie eine ziemlich junge Erfindung. Fast unvorstellbar, den längsten Weg unserer Entwicklung gingen wir ohne Schulen. Es gab weder Kinder, die brav auswendig lernten, noch Lehrer, die sich mühten, das Einmaleins zu vermitteln. Und doch gab es unendlich viel zu lernen. Vielleicht die Sprache der Trommeln und ihrer Rhythmen. Vielleicht die warnenden Rufe der Vögel. Vielleicht das Wissen um das Wetter, die komplexe Wissenschaft des Spurenlesens. Die Weisheit der Heilkunst, die Kenntnis über Essbares und Giftiges. All das, was bis zurück in die Steinzeit und davor dem Überleben diente. Und damit erst die Voraussetzung schuf, dass es uns heutige, als Nachkommen von Jägern und Sammlern, überhaupt gibt, sagt der amerikanische Psychologe und Anthropologe Peter Gray. They have to learn an enormous amount. They have to learn, first of all, how to hunt and how to gather, which are. Sie müssen enorm viel lernen. Wenn man mal darüber nachdenkt, erkennt man, dass Kinder in Jäger- und Sammlergesellschaften wahrscheinlich mehr zu lernen hatten als die Kinder heute. Damals gab es, anders als heute, keine Spezialisierung, bei der es darum geht, irgendetwas besonders gut zu können. Also brauchten sie ein Grundwissen über alle Fähigkeiten und Einsichten ihrer Kultur. Jeder musste quasi alles wissen, was für die jeweilige Kultur und das Überleben wichtig und von Wert war. Da ging es ebenso um praktisches Handlungswissen, wie um all das, was eine Gemeinschaft im Innersten zusammenhält. Auch um die Kunst des Friedens, der Kommunikation. Um Mythen, um Moral, all jenes Wissen aus dem Kultur entsteht. Nicht um Statistiken, geschichtliche Daten, Geometrie oder Grammatik, sagt der deutschsprachige Schriftsteller und Fürst der tuwinischen Nomaden im Nordwesten der Mongolei, Galsanchinak. Das sind wenige Sachen, aber das sind so wichtige Sachen, die man überhaupt nicht vergessen kann. Lebenskultur, die Reinheit des Geistes, die Reinheit der Seele. Und dazu benenne ich nur zwei Dinge, obwohl ich hunderte von Dingen benennen könnte. Liebe zur Nachwelt. Achtung vor der Vorwelt. Im Klartext Achtung vor den Eltern, vor alternden Menschen. Wenn wir wissen wollen, wie Menschen während des allergrößten Teils ihrer Entwicklungsgeschichte gelernt haben, dann müssen wir dorthin gehen, wo bis heute moderne Zivilisation und eines ihrer wichtigsten Werkzeuge, die Schule, noch keinen Einzug gehalten hat. In den indigenen Kulturen der Gegenwart kann man noch erahnen und beobachten, welche Wurzeln das Lernen in der Evolution des Menschseins hat. Die Münchner Ethnologin Gabriele Herzog-Schröder ging deshalb zum Stamm der Yanomami im Grenzgebiet von Brasilien und Venezuela. Und sie musste überrascht feststellen, dass Lernen unsichtbar und wie nebenbei vonstatten geht. Sie kennen sich aus in ihrer Welt und lernen mit den Pflanzen und den Tieren und den Spuren und den Naturgewalten zu leben. Und das kriegen sie eher mit durch Mitmachen, ja, indem die Kinder sehr früh mit den Frauen auf Sammeltour gehen. Sie lernen das nicht, sondern sie sagen immer, ich kann das. Und auf die Frage, von wem hast du gelernt, Körbe zu flechten zum Beispiel, sagen sie, früher konnte ich es nicht, da war ich klein und jetzt bin ich groß und deshalb kann ich das. Das ist eher, dass es durch das Mitleben vermittelt wird. Ich habe das nie erlebt, dass ein Alter sagt, so komm mal her, jetzt zeige ich dir mal, wie man eine Steinaxt bindet. Ja? Sie machen das und die anderen schauen zu und lernen es. Dabei lässt sich beim Körbeflechten in komplexen Mustern durchaus Mathematik lernen. Oder Chemie beim Kochen und der Herstellung von Naturheilmitteln. Doch dabei geht es nicht ums auswendig Aufsagen, sondern darum, mit den Fertigkeiten auf die Herausforderungen des Lebens reagieren zu können. So wie mancherorts bei Jägern und Sammlern schon das Wort für Lernen fehlt, ist oft auch gar kein Verständnis dafür da, wie westliche Eltern mit ihren Kindern umgehen, ergänzt der tuwinische Nomadenfürst Galsan Chinak. Für Erziehung fehlt in unserer Sprache das Wort einfach. Kein Mensch weiß, dass er jemanden erzieht und keiner empfindet, dass er von einem anderen erzogen wird. Man erzieht keinen, man lebt den Kindern nur vor. Und wenn man selbst lügt und stiehlt oder einen anderen misshandelt, dann können die besten, die schönsten Worte nichts helfen, die man den Kindern sagt. Der kürzeste Weg ist, man tut es selbst nicht. Dann haben die Kinder auch keinen Grund, das selbst zu tun. Die Kunst der Imitation ist also eines der tragenden Elemente des ursprünglichen Lernens. Und doch mehr als nur ein Nachmachen all dessen, was die Kinder mit offenen Sinnen wahrnehmen können, berichtet der amerikanische Wildnispädagoge John Young, der beim Volk der südafrikanischen San geforscht hat. In sogenannten primitiven oder indigenen Kulturen wird die Kunst des Widerspiegelns besonders betont. Aber nicht als abstrakte Übung, sondern als exakte und spielerische Imitation der Handlungen des Vaters, der Schwester, des Onkels. Und es geht um den Spaß an der Sache. Sie machen sie nach und amüsieren sich köstlich. Sie machen Tiere nach und imitieren die mythischen Geschichten. Und wenn sie erzählen, dann imitieren ihre Hände die Bewegung der Gräser im Wind, von denen sie sprechen. Wohin man auch schaut, wird imitiert. Ob im südlichsten Afrika bei den San, bei denen viele Forscher die Wiege der Menschheit sehen, oder bei den Tuwinern im mongolischen Altaigebirge, nomadische Völker ohne Schriftsprache lernen und lehren mit Worten, erklärt Galsan Chinak. Alles wird mündlich weitergegeben bei uns. Das heißt im Klartext, der Mensch hat zwei Ohren, einen Mund. Das wird von den Tuwinern wörtlich genannt. Man hat die Fähigkeit noch nicht verlernt, die Ohren wach zu halten, offen zu halten. Wer hört heute in Europa dem anderen zu? Bei uns wird zugehört und die Folge davon ist, dass man alles gut aufnehmen kann. Also wenn der Nomade es will, kann er alles ziemlich beim ersten Mal auch aufnehmen. Einerseits sind sie sehr aufnahmefähig, andererseits gleichen sie Igeln. Also vor unangenehmen Sachen schließen sie sich ab. Doch für die unendlich vielen Geschichten, die in allen traditionellen Völkern der Erde wieder und wieder am nächtlichen Feuer oder im winterlichen Zelt im Kreis der Gemeinschaft erzählt werden, sind die Ohren weit, weit offen. Denn sie enthalten nicht nur die Geschichte des Volkes, sondern vermitteln auch seine traditionelle Weltsicht, berichtet Fidel Moreno, Künstler vom Volk der Apachen. In Aboriginal Cultures and Traditions. Die alten Kulturen glauben an die Macht von Geschichten. Sie transportieren alles, was von den Ahnen an die heutigen übermittelt wird. Dabei werden die Geschichten mit einer spezifischen Absicht erzählt, zu einem besonderen Zeitpunkt und um etwas Bestimmtes zu bewirken. Der oder die Erzählerin weiß genau, warum er oder sie die jeweilige Geschichte erzählt. Und der Stamm hört zu, um dann entweder gemeinsam oder jeder für sich zu interpretieren, was von der Geschichte genutzt werden kann, um auf eine neue Ebene des Erkennens zu gelangen. Und an diesem Punkt kann jeder entscheiden, ob es da eine Weisheit oder ein Wissen zu akzeptieren gilt, was das Leben leichter, kraftvoller oder experimenteller macht. Und dazu gehört, Geschichten wieder und wieder zu erzählen, bis alle sie wirklich komplett verstanden haben. Auch bei den Waldindianern an der kanadischen Westküste vermitteln die Gesänge und das Storytelling wieder und wieder die Verbindung zur viel größeren Geschichte, in die sich jeder Einzelne einpassen kann, erzählt der Medizinmann David Archie vom nomadischen Stamm der Salish. It wouldn't make any sense for us to have a lot of written records and written information. Es würde nicht viel Sinn machen, all das aufzuschreiben und mit rumzutragen. Also bewahrten wir die Informationen in unserem Geist und unserem Herzen auf. Und an jedem Platz, den wir aufsuchten, erinnerten wir uns feiernd an die alten Geschichten dieses Platzes. Also ist beides eins, die Tradition des Wissens und die Verbindung zum Land. Und jedes Mal kommt eine neue Erinnerung dazu und ehrt die Verbindung, die vorher schon da war. Worum es geht, ist Beziehung. Die enge Beziehung zum Land, das die Jäger und Sammler umgab, stand im Mittelpunkt der gesamten Kultur und war deshalb auch Bestandteil der Tradition, die es weiterzugeben galt. Doch wenn ein junger Scout von einem alten Wildnisläufer lernte, dann wurden nicht die Merkmale von Spuren auswendig gelernt und abgefragt, sondern die junge Generation auf die Suche geschickt. Während in der überhitzten Scheune seiner einfachen Wildnisschule der Ventilator die stickige Luft vertreibt, erzählt der legendäre amerikanische Scout Tom Brown, wie sein alter indianischer Lehrmeister Nawaj El Nosis ihn mit Fragen lehrte. Wir liefen einen Pfad entlang und Großvater ging langsam voraus, die Augen auf den Boden gerichtet. Dann blieb er plötzlich stehen, drehte sich um, zeigte mit seinem alten Finger auf uns und sagte, stört sie nicht. Als seine erschrockenen Schüler nach intensiver Suche entdeckten, dass hoch über ihnen im Wipfel einer Tanne eine alte Eule saß und den alten Mann fragten, wie er von dem Vogel wissen konnte, wo er doch nur auf den Boden geblickt hatte. Da antwortete ihnen der lächelnde Indianer nur, »Geht, fragt die Mäuse.« Monate der Recherche begannen, in denen die Jungs die kleinen Nager beobachteten, in staubigen Scheunen, im Wald, auf Dachböden und in Kellern, bis sie langsam erkannten, wie sich Mäuse verhalten, wenn Menschen in der Nähe sind, und wie anders, wenn Katzen anwesend sind oder irgendwo eine Eule sitzt. Wir lernten etwas von den Mäusen, dass sich in der Natur nichts bewegen kann, ohne etwas anderes zu stören. Mäuse wurden unser Fenster in das Netzwerk des Lebens, wo alles von allem abhängt und man nicht einen Faden rausziehen kann, ohne das ganze Gewebe zu zerstören. Und dass wir selbst ein Faden in dieser Schöpfung waren. Alles nur wegen dieser verrückten Aufforderung, geht und fragt die Mäuse. Da wird eine uralte Pädagogik sichtbar, die durch inspirierende Fragen junge Menschen ins Leben schickt, um eigenständig zu forschen, statt Daten und Fakten in sie zu stopfen wie in eine Mastgans. Eine Pädagogik der Rätsel, die mit Begeisterung gelöst werden müssen. Eine Pädagogik der Rückbindung an das größere Ganze, anstatt das Netz des Lebens zu zerschneiden und dann jeden Faden zu sezieren. In der indianischen Tradition spricht man von Coyote-Teaching, dem Lehren nach der Art des Kojoten. Der wilde Kojote ist, wie bei uns der Fuchs, eine Metapher für Ironie, List und Schlauheit, die aus dem Verborgenen kommt. Tom Browns Meisterschüler John Young hat sich 20 Jahre lang mit dieser Pädagogik beschäftigt. Coyote represents sort of the most supreme version of nature connection combined with problem solving and cleverness. Dabei geht es um einen Weg, sich mit der Natur zu verbinden, kombiniert mit der Fähigkeit, Probleme zu lösen und jener Form der Schläue, die man wahrscheinlich braucht, wenn man als Apache in der Wildnis unterwegs ist und am Zwitschern der Vögel erkennen will, wo sich ein Feind befindet. Es geht darum, bei seinem Schüler die Neugier und Sehnsucht dafür zu wecken, sich auf eine eigene Reise zu machen. Dadurch entsteht Verbindung und Kommunikation mit dem Leben. Und all diese Fäden verbinden einen mit der Welt, die um uns herum ist. Das funktioniert mit Mäusen wie mit Sternen, mit dem Land, ja, selbst mit dem Wind. Und es ändert deine Beziehung zur Welt, wie dich selbst. Deine Präsenz wird größer und dehnt sich aus. Und zugleich scheint diese uralte Pädagogik wie ein Lernen, das den jungen Menschen einbindet, ihm ein Zuhause gibt in der lebendigen Welt, ihn Achtsamkeit, Rücksicht und Liebe lehrt. Und über das Wecken einer schöpferischen Neugier eine Begeisterung provoziert, in der das Lernen zum Spiel wird und Spaß macht, anstatt mit Angst, Leistungsdruck und Stress verbunden zu sein. Tatsächlich berichten Ethnologen nach ihren Forschungsreisen in die verbliebenen Jäger- und Sammlerkulturen in aller Welt immer wieder erstaunt von einem gemeinsamen Charakteristikum. Gabriele Herzog-Schröder hat es bei ihren Expeditionen zu den steinzeitlich lebenden Yanomami im Regenwald Brasiliens erlebt. Es wird ja irgendwie eigentlich ganz viel gespielt. Jagd zum Beispiel wird als Spiel vorweggenommen häufig. Und die Tiere, die gejagt werden sollen, von Kindern gespielt werden. Das ist ein Riesenbohai und die werden dann wegtransportiert. Und gleichzeitig ist es wird natürlich auch einfach gezeigt, wie das gemacht wird. Also die Kinder spielen immer auch Alltag. Ja? Mir kam immer das ganze Leben sehr spielerisch vor. Im Spiel ja, wird vieles eingeübt. Das Kochen wird eingeübt und gleichzeitig gemacht. Und auch die wichtigen Fertigkeiten, wie zum Beispiel die Rhetorik, das wird auch spielerisch eingeübt. Die Jungs, die üben das. Die üben das und dürfen dann auch bei den Festen, wenn Gäste kommen, als Erste ihre Ritualgesänge einüben. Was wie ein archaischer Rap klingt oder Lyrik im Staccato, ist Spiel und zugleich Ritual, Erinnerung der Mythen, der Ethik, der Religion, der Welterklärung. Spiel steht hier nicht für oberflächlichen Zeitvertreib oder Kinderkram, wie es uns die Redewendung »erst die Arbeit, dann das Vergnügen« vermitteln will. Diese Trennung kennen traditionelle Kulturen in der Regel gar nicht, sagt der österreichische Wissenschaftler Rainer Buhland vom Salzburger Institut für Spielforschung. Wichtig ist zu beachten, dass jede Kultur im Spiel entsteht. Die Kinder eignen sich eine Kultur, in die sie hineingeboren werden, im Spiel an. Anders geht es nicht. Also wenn man eine Kultur und alles, was damit zusammenhängt, in der Art lernen möchte, wie in unserer Regelschule, dann lerne ich das nie. Das ist ja das Tolle beim Spiel, dass wir beim Spiel sofort und sehr schnell auf die eigentliche Begeisterung stoßen. Weil jedes Lernen geht ja umso besser, das sagt jetzt einfach die Gehirnforschung, wir lernen dann wirklich gut und komplex und nachhaltig, wenn wir mit einer gewissen Begeisterung dabei sind. Bula, eine, Bula, eine, Bula, eine. Dabei ist das Spiel in indigenen Kulturen viel mehr als nur ein Instrument der Pädagogik. Spiel ist eher das Grundprinzip und eine Lebenshaltung. Und das Lernen erfolgt spielerisch, weil das Leben ein Spiel ist, sagt der Psychologe und Anthropologe Peter Gray. When we look at hunter-gatherer cultures, it seems to me that the entire foundation of their social existence is based upon. Wenn wir Jäger- und Sammlergesellschaften untersuchen, dann zeigt sich, dass das gesamte Fundament ihrer sozialen Existenz voll und ganz auf der menschlichen Fähigkeit zu spielen aufbaut. All diese Gesellschaften haben ähnliche Charakteristika. Sie sind enorm kooperativ, kennen kaum Hierarchien, sind mit ihren Konsensentscheidungen sehr demokratisch und kennen oft keine Chefs oder Häuptlinge, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. All diese Merkmale finden sich eben auch in allen Formen des sozialen Spiels. Und die Kinder in diesen indigenen Gesellschaften spielen buchstäblich von Sonnenaufgang bis Untergang und entwickeln dabei pausenlos ihre Fähigkeiten. Und besonders eben auch ihre Kapazitäten, miteinander umzugehen und den Regeln der ganzen Gemeinschaft zu folgen. Damit werden strukturelle Regeln des Zusammenlebens bei Jägern und Sammlern im Spiel eingeübt. So the entire structure of rules of hunting and gathering societies are in various ways acted out in their play. Das allerdings stellt so manches auf den Kopf, was wir bisher über das Lernen zu wissen meinten. Treffen die Thesen der Anthropologen und Spielforscher zu, dann ist eine der Wurzeln aller Kultur das Spiel. Dann haben Menschen während 99% ihrer Geschichte gelernt, indem sie spielten. Das stellt auch all das in Frage, was wir in der Gegenwart mit dem Begriff der Erziehung verbinden. Dann geht es gar nicht darum, den Nachwuchs mit Geschick oder Gewalt zu formen und zu züchten, ergänzt der amerikanische Forscher. Wir benutzen ja eigentlich Metaphern aus der Landwirtschaft, wenn wir Kinder aufziehen wie Tomaten oder trainieren wie ein Pferd. Diese Begriffe entstehen aus einer Kultur, welche die natürliche Welt um uns herum kontrollieren und formen will. Und sind Kinder nicht ein Stück Natur wie Blumen, die sich entfalten? In der Welt der Jäger und Sammler sind Tiere und Pflanzen frei und leben ohne Kontrolle ihr eigenes Leben. Und das Gleiche trifft bei ihnen für die Kinder zu. Sie sind freie Wesen, die spielend heranwachsen, ohne dabei geformt zu werden. Und es funktioniert. Die Kinder wachsen gut auf, lernen enorm viel und entwickeln keine der psychologischen Probleme, Angstneurosen, Stresssymptome und ADHS und all die Sachen, um die wir uns heute als Eltern sorgen. Was folgt nun aus der Forschungsreise in die tiefe Geschichte des Lernens? Es wird deutlich, dass jenseits von PISA-Tests und Leistungsstress über Jahrtausende auch ganz andere Vorstellungen vom Lernen existierten. Doch sie waren so hinter Spiel und Spaß, Imitation und Geschichten verborgen, dass wir sie gar nicht erkennen konnten. Was aber können wir nun von den faszinierend einfachen Methoden des indigenen Lernens lernen? Wir können sie nicht einfach kopieren, weil wir in einer anderen Welt leben. Aber wir können von ihnen lernen, weil dieses Wissen auch unsere eigene Geschichte ist, die wir an jedem Kind wiederentdecken können. Wir können aus der neuen und sehr alten Perspektive kritisch auf unsere Gegenwart schauen und das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart nehmen, um die Zukunft besser zu gestalten, schlussfolgert optimistisch der österreichische Spielforscher Rainer Buhland. Dass wir ein wesentlich besseres Zusammenspiel finden als dieses relativ banale, dumme Einzelkämpferspiel aus dem 20. Jahrhundert zu übernehmen. Es würde viel interessanter sein, wenn wir ein gesellschaftliches Zusammenspiel finden, wo viel mehr Kooperation dort ist, wo wir den Reichtum viel besser verteilen und dann viel gelassener, glücklicher leben können und damit dann auch eine Pädagogik und ein Schulsystem aufbauen können, das wesentlich weniger Druck bietet. Also ich freue mich schon auf die Zukunft im 21. Jahrhundert.